Deutschlandfunk. Nachtradio. Heute im Soundcheck Conny in Control. Erinnerungen an den Produzenten Konrad Planck von und mit Karl Lippegaus und das Ganze bis 3 Uhr live aus Köln. Ich habe mir auch nicht ganz so gut gemacht. Nächste Woche wird dieses Album endlich nach vielen Jahren wieder erscheinen. Rastakraut Pasta vom Duo Möbius und Planck. Daraus hörten wir den ersten Track News. Und wie hat der Keyboarder von Can, Irmin Schmidt, einmal über den Produzenten gesagt, um den es hier 2 Stunden im Soundcheck geht: Wenn es ein Land gibt, in dem der Prophet im eigenen Land nichts gilt, dann ist das Deutschland. In diesem Land herrscht geradezu ein Bedürfnis, die eigenen Künstler möglichst klein zu reden. Michael Rother, der Gitarrist, sagte, der Name Conny Planck hat einen enormen Nachhall. Und Eric Dehé schreibt in einem gerade in Frankreich erschienenen Buch über Krautrock: Conny Planck hat maßgeblich den Sound des elektronischen deutschen Rock geprägt und sein Einfluss geht noch weit darüber hinaus. Er war der Toningenieur für Kraftwerk, Neu, Cluster, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, Ultravox oder Devo. Conny hat unzähligen Bands auf den Weg geholfen, ob aus Deutschland oder von außerhalb. Er ist der rote Faden zwischen der zeitgenössischen Musik vor Kraftwerk und dem Pop der 80er Jahre. Ich freue mich, dass wir 2 Stunden lang heute im Soundcheck Produktionen von Conny Planck vorstellen können. Hören Sie hier die Eurythmics mit der fabelhaften Sängerin Anne Lennox in Sing Sing aus dem Album In the Garden 1981. Thank you. Sing Sing aus dem Debütwerk des britischen Duos Eurythmics nach ihrer Auflösung von The Tourists. Für diese LP In the Garden trommelt Conny Plank einen erstaunlichen Kreis von Gastmusikern zusammen. Robert Girl von Deutsch-Amerikanische Freundschaft, Clem Burke von Blondie, die Ex-Can-Leute Holger Tschukain und Jackie Liebezeit und den jungen Trompeter Markus Stockhausen. Connys Frau Christa Fast ist mit ihrem unverkennbaren Lachen in einem der Songs zu hören. Die Platte wurde leider damals ein Flop. Klaus Dinger und Michael Rother, besser bekannt als Neu, hier mit Neuschnee aus dem Jahr 1973. In den 60er Jahren spielt Konrad, genannt Conny Plank, 1940 in Kaiserslautern geboren, Jazz als Amateur. Er wird Assistent von Wolfgang Hirschmann in Köln und betreut sogar eine Session mit Duke Ellington. Ende der 60er Jahre arbeitet Conny Planck beim WDR in Köln. Dort gab es ein elektronisches Studio, ähnlich dem GRM bei der französischen Rundfunkgesellschaft ORTF, dem Labor der Musique Concrète in Paris. Conny Planck eignet sich die Kenntnisse über die damals verwendete Studiotechnik an und im Frühjahr 1969 verlässt er den WDR und arbeitet im Renus-Studio im benachbarten Godorf. Am 24. April 1969 nimmt Conny Planck die Free-Jazz-Alben The Living Music von Alexander von Schlippenbach und Nipples von Peter Brötzmann auf, die beide kürzlich in den USA wieder aufgelegt worden sind. In dieser Zeit interessiert Planck besonders die Musik der experimentellen Gruppe Organisation oder Organization aus Düsseldorf mit Ralf Hütter und Florian Schneider. Conny benutzt sein Know-how, um mit ihnen die LP Tone Float einzuspielen und besorgt ihnen einen Vertrag bei der britischen RCA. Es handelt sich praktisch um das erste Album der zukünftigen Kraftwerk. Dieses Album erscheint 1970, erzielt aber nicht den erhofften Erfolg. Doch Conny Planck lässt nicht locker. Von Kraftwerk bis Autobahn macht er 4 Alben mit Kraftwerk, auf die wir später natürlich zurückkommen werden. Hier aber erst eine Aufnahme aus dem Jahr 1981. Da konzipierte er mit Holger Tschucke und Jackie Liebezeit von Ken ein sehr ungewöhnliches Album der japanischen Sängerin Phew, P-H-E-W, eine Sängerin, die sehr eigenwillig war und die manche mit Nico verglichen haben. Bye. Offenbar zeigte damals Anfang der 80er Jahre keine deutsche Plattenfirma Interesse an dieser ungewöhnlichen Produktion mit der japanischen Sängerin Few und einer damals einmaligen Rhythmusgruppe mit Conny Plank an den Gitarren und verschiedenen Synthesizern, Holger Tschukai am E-Bass und Klangeffekten und Jackie Liebezeit am Schlagzeug. Ich durfte damals, als das Album eingespielt worden war, an einem Dinner teilnehmen mit den Musikern und dem japanischen Manager. Holger Tschukai saß der Sängerin gegenüber und sagte mir dann, dass sie ihn andauernd während des Essens gegen die Füße getreten habe, ohne allerdings oben im Gesicht irgendeine Miene zu verziehen. Sie war wirklich innerlich ein Punk und sah äußerlich eigentlich wie ein Model aus. Schade, dass man von Few danach nur noch ein Album bekommen hat, das sie für das britische Mute-Label aufnahm. Conny Plank, das ist vielleicht schon hier mit den ersten Beispielen klar geworden, war viel mehr als nur ein simpler Toningenieur, auch wenn ich diesen Beruf überhaupt nicht hier abwerten möchte. Aber für ihn war wirklich das Studio ein Klanglabor und das auch schon sehr früh für die Gruppe Guru Guru. Conny war für die Klangtechnik ihres Albums Hinten von 1971 verantwortlich und Techniker plus Musiker auf Känguru von 1972. Dann kam Guru Guru, daraus hören wir später den Elektrolurch und Mani und seine Freunde 1975, wo er gelegentlich Gitarre und Keyboards spielte. Der Kopf der Gurus war und ist natürlich auch heute noch der Schlagzeuger Mani Neumeier, am 31.12.1940 in München geboren, also ungefähr gleich alt wie Plank. Bis 1967 waren Mani und Uli Trepte die Rhythmusgruppe des Irene Schweizer Trios und machten Free Jazz und am 29.09.68 traten sie bei einem sagenhaften Gig bei den Essener Songtagen auf und kurz darauf schlug auch die Geburtsstunde von Guru Guru. Gitarristen kamen und gingen, bevor Ax Genrich von Agitation Free aus Berlin seine Axt ab April 1970 bei den Gurus schwingen durfte und das gesamte Space Rock UFO abhob. Album Hinten mit dem berühmten Hinterteil vorne auf dem Cover entstand im Juli 71 in den Star-Studios in Hamburg mit Conny Plank at the Controls. Die Gurus waren zu der Zeit, wie auch am Embryo und andere deutsche Bands, eine Clique von Musikern, Frauen und Kindern, die wie die Nomaden mit einem Bus herumzogen, bis sie sich in Langenthal in der Schweiz niederließen. Mich erinnert diese Szenerie ein bisschen an den frühen Wim Wenders Film Alice in den Städten.

Auf der Bühne trägt der Elektrolorch Mani Neumeier eine grüne Ringerhose mit dünnen Trägern und eine Maske mit Klemmzangen, Drähten und Spiralantennen, an deren Ende kleine Lämpchen angebracht sind. Volt, Watt, Ampere, Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom, wird zum beliebten Sponti-Spruch jener Tage. 1976 treten die Gurus als erste deutsche Band im Rockpalast auf. 1976. Das schreibt Henning Dedeking in seinem Buch Krautrock. Ralf Hütter und Florian Schneider, die beiden Namen sind schon gefallen, die beiden begriffen früh, wie wichtig künstlerische Unabhängigkeit ist und bauten in Düsseldorf ihr eigenes Klingklangstudio, um ungestört und ohne Zeitlimit experimentieren zu können. Im November 1970 erschien ihre erste LP, das hypnotisierende Stück Ruckzuck mit den überblasenen Querflöten, sorgte beim Erscheinen der Platte für allerhand Wirbel. Und ich selbst durfte damals mit knapp 18 Jahren an einer Radiodiskussion im Popshop von SWF 3 teilnehmen mit dem schönen Titel »Ist das noch Rockmusik?« Mit anwesend in der Runde war auch der Gitarrist Volker Kriegel. Die erste Kraftwerk-Platte erschien damals bei Philips auf Fürsprache von Conny Planck und ist wie die beiden folgenden Alben danach von Kraftwerk nicht wieder veröffentlicht worden. Man wollte offensichtlich mit dem Megahit Autobahn, ebenfalls produziert mit Conny Planck, einen Neuanfang setzen. Etwa so wie Maler, die ihre Frühwerke zerstören, oder wie Komponisten, die erst an einem ganz bestimmten Punkt Opuszahlen für ihre Werke setzen. Nun, ich finde dieses Stück immer noch überaus hörenswert, aber es hat viel Mühe gekostet, die Vinylversion noch aufzutreiben im Schallarchiv. Kraftwerk benutzten zunächst noch keine Synthesizer, sondern Oszillatoren, Orgel, Flöte, Violine, Bass, E-Gitarre und Schlagzeug. Über 50.000 Exemplare wurden von der Platte allein in Deutschland sehr rasch verkauft und Kraftwerk 1 kam bis auf Platz 30 der nationalen Hitparade. 1970 traten sie gelegentlich mit dem Gitarristen Michael Rother live auf, präsentierten sich aber mit Kraftwerk 2 als Duo aus Hütter und Schneider. Jetzt aber Ruckzuck in der kompletten Version, 7 Minuten lang. Thank you. Soweit also Kraftwerk mit Ruckzuck aus ihrem Debütalbum. 1971 hilft Conny Planck auch das Debütalbum von Ashra Tempel in Berlin aus der Taufe zu heben. Auf jeder LP-Seite befindet sich jeweils ein Stück, Amboss und Traummaschine. Im selben Jahr, als zwei Dissidenten von Kraftwerk, Michael Rother Gitarre und Klaus Dinger Schlagzeug, die Gruppe neu formieren, fungiert Conny Planck praktisch als ihr drittes verstecktes Mitglied. Er trägt seine technische Kompetenz zu der Arbeit der beiden starken Köpfe Rother und Dinger bei und mit Neu entstehen drei Alben bis 1975. Während dieser Zeit trennen sich Rother und Dinger zweimal, kommen aber dann wieder zusammen für das dritte Neualbum, das sehr gelungen ausfiel, 1975. Im Dezember 71 spielten Klaus Dinger und Michael Rother in vier Nächten mit Planck in den Windrose-Studios in Hamburg das Debütwerk ein. Rother gelang es, Stücke zu konstruieren, in denen er 10 Minuten lang über einem Akkord improvisieren konnte. Unverkennbar waren hier die Einflüsse von Can und von Kraftwerk, bei deren erstem Album Klaus Dinger am Schlagzeug mitgewirkt hatte. Conny Planck mischte in die Stücke Umweltgeräusche und modifizierte den Sound, sodass regelrechte Klanglandschaften, heute würde man sagen Soundscapes, entstanden, die Rothers Gitarren noch in eine optimale Umgebung setzten. Und die malten, während man als Hörer durch Dingers wunderbar simples Schlagzeugspiel driftete. Dass die Musik von Neu einen ganz besonderen Charme versprüht, entdeckte auch Herbert Grönemeyer, der sie auf seinem Grönland-Label wieder neu herausgebracht hat. Endlich mal, und das muss man sehr loben, nicht als Krautrock-Compilation, sondern in den Originalalben. Auf dem zweiten Album, eingespielt in vier Nächten Mitte Januar 1973, befanden sich zwei Songs, die als Single erschienen waren, Neuschnee und Super Neuschnee haben wir schon gehört. Hier aber eines der schönsten Stücke des ersten Albums. We'll be right back. Julian Cope schwärmt in seinem Buch über Krautrock von diesem Musiker Klaus Dinger hier am Schlagzeug auf dem ersten Album von Neu. Wir hörten daraus das phänomenale Negativland. Wir erinnern hier an Klaus Dinger, der 2008 kurz vor seinem 62. Geburtstag gestorben ist. Wir erinnern an Conny Plank, der dieses Album produziert hat und der in diesen Tagen seinen 70. Geburtstag gefeiert hätte. Jetzt aber gibt's erstmal frische Nachrichten hier im Deutschlandfunk und danach geht's weiter mit dem Soundcheck, heute Conny Plank gewidmet. Aus dem Lautsprecher klingt es dann.